Zu viertens, Wiederinkraftsetzung der Goldwährung. Erstens, die großen Speicher, vor allem der Bauern und des Großkapitals, müssen in Bewegung gebracht werden durch Einlösung zum höchsten Kurs bei allen Staatskassen. Zweitens, Ausgabe von gleichwertigen Silber- und Goldgeld entsprechenden Goldbonds mit Genehmigung der Alliierten, zusammengelegtes Zahlungsmittel. Drittens, Devisenordnung, Anerkennung der New Yorker Notierung, im Wochendurchschnitt gültig für den Reichsmultiplikator, Goldwährung und Reichsmultiplikator ist gleich Papiermark. Zu fünftens, Unterwerfung der Landwirtschaft. Erstens, Einfuhr von billigem Fleisch und Korn. Zweitens, Annahme von Verpachtungsanträgen Russlands bei Zusicherung jeder Neutralität im Konfliktfalle mit fremden Mächten von beiden Seiten. Drittens, direktes Übereinkommen mit der USA, Pharma Trust oder Argentinien zwecks Nahrungsmittelkredite. Viertens, Transportverwertung der brachliegenden amerikanischen Schiffe für die Einfuhr. Zu sechstens, Staatsregie jedem widerspenstigen Unternehmer. Erstens, Staatskommissariat des Regiehofes. Zweitens, einstweilige Befugnis der Beschlagnahme. Drittens, Schiedsgericht des Regiehofes. Viertens, Strafgericht des Regiehofes mit höchster Strafbefugnis und Strafrecht auf Zwangsarbeit und unbestimmte Strafzeit. Siebentens, Tod der Mark. Erstens, späteres Übereinkommen mit den niedervalutarischen Ländern zwecks gemeinsamer Neuwährung. Vertretung durch den größten Finanzingenieur der USA, der die öffentliche Meinung zum Kriege brachte, die Kriegsanleihen durchführte und Berater der Regierung, des Großkapitals und der Industrien ist. Ausschaltung des bayerischen Widerstandes durch Schonung, vermeintliche der Bauern, Gründung dieser Aktion und erste Verhandlungen mit amerikanischen offiziellen Personen durch die bayerische Regierung, via Erhard Auer. Schutz der durch die Industrieregierungen fast zugrunde gerichteten Kleinkaufleute. Soweit das bemerkenswerte Dokument. Wenn wir die menschenfreundlichen Pläne analysieren, so ist leicht festzustellen, dass vieles von diesem sehr scharfen Programm, wie es Herr Böhmer selbst nennt, bereits weltpolitisch auf Druck und Drohung der alliierten Regierungen, richtiger der zusammenarbeitenden Börsen von Paris, London und New York verwirklicht, dass anderes bereits in vollster Ausführung begriffen ist. Was den Rest betrifft, so wissen jetzt Millionen, was ihnen noch bevorsteht. Es sind jene Folgerungen, die sich aus dem Dawes-Gutachten ergeben und die wir im siebenten Heft des vergangenen Jahrgangs schilderten. Was die Verständigung mit Frankreich betrifft, so sind in Punkt 1 und 2 jene Motive niedergelegt, durch die die internationale Börsen- und Marxistenpresse in Deutschland für vollkommene Unterwerfung Stimmung zu machen versuchte. Punkt 4 wird soeben heiß umstritten. Er bedeutet nichts mehr und nichts weniger als die Außerkraftsetzung der deutschen Reichswehr und Verstärkung der Landespolizei, um ein Instrument zu schaffen, das jede Empörung gegen die Durchführung der später skizzierten Pläne niederzuschlagen imstande sein würde. Also etwas, was die volksverräterische Sozialdemokratie im Verein mit dem Alljudentum seit Jahr und Tag fordert. Die Forderung aus Paris, die Reichswehr zunächst umzugruppieren, und der Kampf gegen ihren Organisator, General von Seeckt, entpuppt sich also als ein seit Jahren. Böhmer spricht in seinem Brief vom 8. August 1923 schon von den bereits damals ein Jahr alten Grundlagen, ein verfolgter Plan der jüdisch-amerikanisch-französischen Hochfinanz. Im zweiten Abschnitt enthüllt sich der Plan schon ganz deutlich. Er ist zum Teil noch nicht durchgeführt, das Inkrafttreten der Dawes-Gesetze aber und die diktatorischen Vollmachten des Generalkommissars werden das ihrige bewirken, um die noch deutsche Wirtschaft tot zu machen, sie aufzukaufen und aus der Arbeiterschaft eine Sklavenherde zu machen. Was in Deutschland nicht verwendbar ist an lebendem Fleisch, darf in Argentinien oder Sowjetjudäa verrecken. Dieser Prozess vollzieht sich als deutsche Auswanderung schon eben, er wird planmäßig dorthin gelenkt werden, wo das internationale Kapital billige Arbeitssklaven braucht. Die Goldbasis, die Wiedereinführung der Goldwährung vollzieht sich vor unseren Augen. Das in Gold gemünzte Blut von 12 Millionen Männern der weißen Rasse landete in den Tresors der Börsenpiraten von New York. Jetzt wird es wieder nach Europa verfrachtet, dass den jüdischen und nichtjüdischen neuen Herren dieses Goldes die Freiheit von viel hundert Millionen Menschen ausliefert. Die schon lange begonnene Einführung des sonst in Amerika verfaulenden Fleisches bedeutet im Zusammenhang mit dem Übrigen die Unterwerfung der deutschen Landwirtschaft und der Titel Staatsregie jedem widerspenstigen Unternehmer sollte jeden deutschen Wirtschaftler endlich einmal aufhorchen lassen. Namentlich der Punkt 4 des 6. Abschnittes zeigt an, dass die Hochfinanz alle Machtmittel anzuwenden gedenkt, um auch den letzten Rest einer scheinbaren Selbstständigkeit auszurotten. Der Tod der Mark würde dann die von der New Yorker Börse abhängige neue Währung bedeuten, der uns die Dauergesetze entgegenführen. Dann liegt das ganze Schicksal Europas in der Hand weniger Börsengauner. Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt, sagte der Marxist Scheidemann am 9. November 1918. Der heutige Tag hat die Befreiung des Volkes vollendet, sagten Ebert, Scheidemann und Landsberg in der Proklamation vom 9. November 1918. Und 1922 und 1923 spielen die sozialdemokratischen Führer Erhard Auer und Dr. Breitscheid, zu vermuten ist, dass auch noch andere mitwirken, die geheimen Vermittler bei der endgültigen Versklavung dieses deutschen Volkes an die Finanzhyänen. Sogar ein Streikverbot ist nach dem Plan einbezogen und darf einem Arbeiterführer unterbreitet werden. Was hat Herr Auer auf dieses Programm geantwortet? Ein jeder ziehe aus diesen Taten seine Schlüsse. Das Volk, so hoffen wir, wird einmal ein gerechtes Gericht einberufen und ein Ende diesem schnöden Treiben setzen. Der Schluss der Anlage zeigt, dass nicht Weltfrieden die Triebfeder Amerikas war, als es in den Krieg eintrat, wie uns unsere marxistische und demokratische Presse vorlog, sondern die Geschäftsinstinkte der Finanzingenieure, die durch Kriegslieferungen und Anleihen Geld verdienen wollten. Mit dem größten Finanzingenieur der USA ist offenbar der Herr des Walter Böhmer gemeint, Mr. Manny Strauss. Über ihn schrieb die gut unterrichtete zionistische Wiener Morgenzeitung am 17. August 1924, er hat bei der Organisation der sogenannten Freiheitsanleihen eine hervorragende Rolle gespielt. Er hat es wie kein anderer verstanden, Propaganda für die Zeichnung der ungeheuren Summen zu machen, die Amerika für sich und für die Alliierten brauchte. Wird einmal die Geschichte finanzieller Kriegführung geschrieben werden, so wird seinem Namen ein eigenes Kapitel gewidmet werden müssen.